Einen wunderschönen guten Tag allerseits. Mein Name ist Oliver Gassner und das wird wieder mal ein Video für die Playlist Literatur. Wir haben nämlich dieses schöne Buch hier, Pink mit gelbem Dingsbums, mit gelbem Scheinwerferteil, Solibro Cabrio, Fucking Famous von Anne Haßhagen oder Haschhagen, Haßhagen wahrscheinlich, oder Haßhagen. Nicht zu 1 Million Followern kam und dabei unendlichen Spaß hatte. Wobei das keine Autofiction ist, sondern ein komplett fiktives Konstrukt über eine Social-Media-Influencerin, die ursprünglich nur Wolkenfotos auf Instagram postet und dann irgendwann Tessa kennenlernt. Und Tessa macht dann aus Lotte Hohenfeld eine Influencerin, eine B-Promi, eine punktuell, nein, A-Promi nicht, eine ewige B-Promi. Sie geht trotzdem nicht ins Dschungelcamp, zumindest vielleicht nicht vor Band 2. Und pusht sie hoch und es passieren wilde Dinge. Sie küsst im Tran einen Star und deswegen hat sie dann wieder mehr Follower und dann wird sie noch eines Verbrechens verdächtigt und gewinnt noch mehr Follower und hat dann eine Fernsehshow und bla bla bla. Und wie es endet, verrate ich nicht. Der Start ist mal wieder so, dass man halt sieht, ja, sie besäuft sich da in irgendeiner Berliner Bierkneipe und kotzt dann und wird dann gefilmt von anderen. Zwischendurch wird sie gehackt und alles Mögliche Schlimme passiert. Jetzt ist die Frage, also ich habe es mir primär als Rezensionsexemplar besorgt hier, weil mich interessiert hat, ob man da was über das Influencerwesen erfährt. Und ehrlich gesagt halte ich die Art, wie das hier dargestellt ist, also nicht nur an den Extrempunkten so von wegen gehackt werden und Promi küssen und im Knast landen und so weiter und so fort. Also das ist jetzt kein Spoiler, weil das passiert halt alles irgendwann. Also auch jenseits dieser Dinge ist, glaube ich, der Mechanismus, wie man so große Mengen an Followern ranzieht, ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, das ist sehr nachlässig dargestellt, beziehungsweise sehr simplifiziert. Ja, also da wird, ist dann die Rede davon, dass sie immer mal wieder ein paar tausend Follower kauft am Anfang oder Tessa ihr welche kauft. Und dass Tessa andere Computer hackt, damit sie auf Einladungslisten kommt. Und solche Dinge, also das ist nun definitiv zwar vielleicht, kann man sich vielleicht denken, dass man das so machen könnte, das halte ich aber nicht für realistisch, dass das auch nur bei einem Promille irgendwelcher Leute, die damit Geld verdienen, eine Rolle spielt, sondern schlussendlich ist das von Anfang an einfach harte Arbeit. Ja, also wenn man sich so ein paar Leute anguckt, allein wenn die schon 100 oder 200.000 Follower haben, dann sieht man, dass da eine ganze Menge Arbeit dahinter steckt. Livestreams kommen gar nicht vor, könnte jetzt natürlich vielleicht hier an der Zeit liegen. Mal gucken, wann ist das Buch rausgekommen? Rausgekommen ist 2024, erste Auflage, was vielleicht auch bezeichnend ist, dass irgendwie die Pandemie überhaupt keine Rolle spielt. Weiß ich nicht, ob sie das muss oder ob das Buch vielleicht vor 2020 schon fertig geschrieben war. Das würde einige Dinge erklären, zum Beispiel, dass TikTok gar nicht vorkommt und es kommen keine Branchentreffen vor. Normalerweise arbeiten solche Leute nicht nur mit einer Kooperationspartnerin zusammen, sondern mit einer Agentur, die eigentlich nichts anderes macht als solche, als zum Beispiel Verträge zu managen in Richtung Promotions und so weiter. Also, dass Tessa das alles so nebenher, neben ihrem normalen IT-Business, was auch immer das sein mag, ich glaube, vielleicht wird es mal erwähnt oder so. Ja, es gibt da noch, so aus literarischer Sicht habe ich manchmal so ein bisschen das Gefühl, klar, man kann vielleicht sagen, der große Bogen ist diese Beziehung oder Nichtbeziehung zwischen Lotte und Tessa. die also so latent eine Liebesbeziehung ist, aber nicht sich physisch in irgendeiner Form realisiert, obwohl Tessa zu Frauen wohl sich hingezogen fühlt grundsätzlich. Also es ist alles ein bisschen strange. Es gibt dann noch die so ein bisschen die Nebenhandlung, wie soll man das sagen, dass Lotte durch den Verlust ihrer Mutter und durch alles Mögliche zutiefst persönlich verletzt ist und dass diese ganze Online-Realität, diese Lotte von Hohenfeld, sie schreibt es dann auch immer in Großbuchstaben, um zu differenzieren. Das eine bin ich und das andere ist diese Online-Figur. Dass diese Lotte von Hohenfeld, also sie benutzt sozusagen ihr alter Ego mit demselben Namen, um ihr tiefes persönliches Trauma zu bekämpfen. Das ist aber irgendwie so ein Plot, der ist auch nicht so richtig durchgezogen. Der Liebesbeziehungsplot mit Tessa, der scheint auch immer wieder durch, ist aber auch nicht so richtig durchgezogen. Also mir fehlt so der große Bogen in diesem Buch, sondern es ist immer wieder so eine Ansammlung von Dingen. Apropos Ansammlung von Dingen, ich habe mir mal ein paar Stellen eingemerkt. Ich weiß jetzt gerade selber nicht mehr, welche Stellen ich mir eingemerkt habe, aber ja, es sind immer wieder solche, wie soll man sagen, mediensoziologischen Betrachtungen oder medienpsychologischen oder gesellschaftspsychologischen Betrachtungen eingeflochten. Also die Lotte, also die Figur ist angeblich, hat angeblich Psychologie studiert, die Autorin hat Wirtschaftswissenschaft studiert. Und dann kommt es dann halt so was wie: Meine Follower folgten mir, weil ihre steinzeitliche Neugier sie bei der Stange hielt. Mit Anerkennung hatte das wenig zu tun. Hello, Friends, von wegen. Ja, also so grüßt sie scheinbar immer die Leute. Hier, ich war Lotte Hohenfeld, eine formbare Knetmasse, die sich geschmeidig den Gegebenheiten der Plattformen anpasste. Also so ein bisschen Medienphilosophie. Dann mal schauen hier, weiß ich nicht, warum ich das hier markiert. Also hier genau, so. Und jetzt ist etwas, was auch symptomatisch ist hier, schreibt sie so schön: Albert Einstein hielt die Realität für eine hartnäckige Illusion und Udo Lindenberg ist der Meinung, dass diese Illusion durch einen Mangel an Alkohol, wahrscheinlich Eierlikör, hervorgerufen wird. Ja? Und das ist so der erste Fall oder das erste, wo es mir dann aufgefallen ist, dass es das ganze Ding man hat so das Gefühl, sie hatte 5 DIN-A-Seiten Zitate nebendran liegen, ganz wenig aus der Psychologie, ganz viel aus der Philosophie oder Popstars oder sowas. Und das wird hier entsprechend hier irgendwo eingeflochten. Mal schauen. Hier weiß ich nicht so genau. Ja, genau hier. Aus irgendeinem Grund fällt mir jetzt Friedrich Schiller mit seinen Ausführungen zum Erhabenen ein. Die Anmutung von etwas Großem und Heiligem, das ehrfürchtige Erschauern beim Anblick eines überwältigenden Naturereignisses. Alles kalter Kaffee. Ja, also sie hat da, geht da immer durch irgendwelche Zitate. Also man hat manchmal das Gefühl, dass man sozusagen einen Text liest, der zwischen den Erkenntnissen aus irgendeinem Zitatenlexikon eingeflochten ist. Hier Schuberts Theorem. Er besagt, dass die Schwerkraft nur eine schlechte Angewohnheit ist, die man jederzeit ablegen kann. Ja? Ist vielleicht irgendwie ganz witzig. Ja? Das ist irgendwie durchgängig. Also es kommen immer wieder diese Zitate, irgendwann gibt es eine Schlägerei in der Toilette in L.A. Mal schauen, wo ich da jetzt irgendwie, wahrscheinlich habe ich hier wieder irgendein ein Zitat, momentan finde ich es nicht, weiß man nicht. Schönheit ist die Welt retten, Schönheit wird die Welt retten, schrieb einst Dostojewski, ja. Also die sind mir dann immer aufgefallen, die habe ich mir, glaube ich, irgendwie dann meistens notiert. Und dann eben hat sie das Teufels Wörterbuch von Ambrose Bierce, da zitiert sie auch mehrfach draus und dann sagt sie eben, Zyniker, ein Schuft, der mit seiner gestörten Wahrnehmung die Dinge sieht, wie sie sind, statt wie sie sein sollten. Ja, das Wort Shitstorm kommt bei Ambrose Bierce überraschenderweise noch nicht vor, was so ein bisschen, ja, oder hier Schlager von Charles Aznavour, Yeah Encore. Übrigens ganz hinten findet sich auch eine Playlist von Songs, die angeblich eben das Buch inspiriert haben. Mal schauen, was ich hier noch so finde. Also wie gesagt, es ist verhältnismäßig durchgängig dieses Georg Büchner Fatalismusbrief von 1934, den zitiert sie aber nicht so. Also hier, die Größe ist ein bloßer Zufall, die Herrschaft des Genies, ein Puppenspiel, ja, sagt wer? Georg Büchner, ja, Fatalismusbrief. Also, den ich übrigens auch nicht kannte, also müsste ich vielleicht mal lesen, ist vielleicht, irgendwo habe ich noch die gesammelten Werke von Büchner hier, glaube ich, rumstehen. Der ist ja früh gestorben, das war sehr nett von ihm, weil dann kann man auch alles lesen. Auch das Ende ist dann verhältnismäßig unvermittelt. Ich verrate jetzt natürlich nicht, wie es ausgeht, ob sie im Knast endet und erstochen wird oder ob sie, keine Ahnung, die Medienreferentin von Donald Trump wird oder wie auch immer. Also es ist schon phasenweise verhältnismäßig wild und die Erkenntnisse, die man, sagen wir mal, bekommt über das in Anführungszeichen echte Influencerwesen, sind verhältnismäßig eingeschränkt. Sie sagt zwar, dass sie da die Erfahrungen von vielen Leuten verarbeitet hätte, aber ich wüsste jetzt von keinem Influencer, der unter Mordverdacht gestanden hätte. Und ich weiß jetzt auch nicht, welche Influencer angeblich irgendwie Tom Cruise oder irgendjemand anders geküsst haben. Also es ist, ja, also es ist ganz nett zu lesen, wenn einem die Dinge, die ich jetzt hier so ein bisschen aufgelistet habe, nicht stören. Und man sollte es aber nicht lesen mit der Idee, dass man hier irgendwas, sagen wir mal, Handfestes über zumindest das Influencerwesen in Deutschland oder auch nur in Berlin erfährt. Wie gesagt, die Tatsache, dass ich es zu Ende gelesen habe, spricht definitiv nicht gegen das Buch. Irgendwann will man natürlich wissen, wie geht es jetzt weiter. Oft driftet sie einfach so durch die Gegend, liegt irgendwie tagelang nur in ihrem Zimmer rum oder so. Aber also ich glaube, echt in Anführungszeichen echte Influencer müssen deutlich mehr arbeiten als sie und sind eigentlich agenturtechnisch auch ganz anders organisiert und sind also nicht alle irgendwie in ihren Manager verliebt und so weiter. Kann man also lesen. Ach ja, noch sehr schön. Also man kann am Ende verraten, dass am Ende sie ein Paket Bücher kriegt und es ist dann offenbar, dass es eben dieses Buch ist. Also es gibt dann noch so eine Art, wie soll man sagen, so eine Art, wie soll man sagen, man sagt, einen postmodernen Dreh, sodass sozusagen das Buch selbst in dem Buch vorkommt. Ja. Dann hätte sie es natürlich gleich unter dem Pseudonym Lotte Hohenfeld schreiben können, wollte sie wahrscheinlich nicht. Oder hätte, was manche Autoren ja auch machen, einfach den eigenen Namen einsetzen. Sogar Paul Auster macht es, dass seine Figur Paul Auster heißt, aber gar nicht er ist. Ja, also ganz offenbar eben am Ende hat sie dann über das, was sie hier erlebt hat, eben ein Buch geschrieben und das wird dann angeliefert sozusagen. Das ist noch jetzt so für den Literaturwissenschaftler in mir halt ganz lustig, ja. Also, dass man da dann so eine Realitätsdurchbrechung macht. Aber das ist es dann auch schon. Ja, sollte man es lesen, müsst ihr selber entscheiden. Also, ich glaube, ich habe jetzt genug über das Buch erzählt. Also, es ist jetzt nicht, wie gesagt, die Tatsache, dass ich es zu Ende gelesen habe, spricht definitiv für den Text. Jetzt höre ich aber auch auf. Bis denn. Bye bye.